Raum geboren. Schaffst du keinen Norm, bist mehr verloren. Kommst du dann vor, weil du glaubst, du bist befreit. Doch Gott muss in deine Minuten schaffen. Von den Rappen ran, von den Rappen ran. Norm, Norm, Norm, du bist von Norm geboren. Schaffst du keinen Norm, bist mehr verloren. Seid ihr noch?